Wenn man in die USA reist, dann braucht man für elektronische Geräte einen Adapter oder manchmal sogar einen Stromwandler, denn die haben da andere Stecker, ja sogar ein komplett anderes Stromnetz. Stellen Sie sich mal vor, das wäre beim Telefon auch so, dass unterschiedliche Länder unterschiedliche Standards haben, wäre ein Problem. Könnte Merkel zum Beispiel nicht mehr mit Obama telefonieren, wenn es was Wichtiges zu besprechen gibt. Sie kann aber mit Obama telefonieren und das ist der ITU zu verdanken, der Internationalen Fernmeldeunion. Das ist eine Sonderorganisation der UNO, die legt eben internationale Standards für Telefonverbindungen fest. Ab Montag treffen sich die Mitglieder der ITU mit Vertretern von Firmen und Forschungseinrichtungen zur Weltkonferenz der internationalen Telekommunikation. In Dubai findet die statt. Ein Ziel, die Befugnisse der ITU vom Telefonnetz auf das Internet auszuweiten. Denn der bisher gültige Völkerrechtsvertrag, auf dem die Arbeit der ITU basiert, der stammt noch aus dem Jahr 1988. Da war das World Wide Web noch nicht mal erfunden. Nun hört sich das ja auch erstmal logisch an. Zwei weltweite Standards zu schaffen für ein weltweites Netz oder weltweite Standards zu schaffen für ein weltweites Netz, damit es eben fluppt. Aber Bürgerrechtler und Firmen wie Google warnen, die Freiheit des Netzes ist mal wieder in Gefahr. Martina Schulter, Wettbeschauerin der Woche für D-Radio Wissen. Welche Gefahren meinen denn die Kritiker da konkret? Also wenn man den Blogs Glauben schenken kann, große Gefahren. Das Blogs All Things Digital schreibt hier zum Beispiel, einige, aber nicht alle der vorgeschlagenen Änderungen könnten die historische Laissez-faire-Regulierung des Internet kippen. Bisher wird ja, ich weiß nicht, ob du das wusstest, das Netz ja von so einem losen Netzwerk mehr oder weniger unabhängiger Gremien aus den USA verwaltet. Das ist die Internet Society, ICANN, das World Wide Web Consortium, W3C. Das sind jetzt vielleicht für viele von Ihnen da draußen einfach nur irgendwelche Namen, aber um mal ein Beispiel zu sagen, ICANN zum Beispiel ist das das Teil, das die Top-Level-Domains vergibt, also wie zum Beispiel .com, .org, dafür, genau, so dafür sorgen die. Und die gehören zum US-Handelsministerium zum Beispiel. So. Und einige dieser Organisationen stehen jetzt halt eben der US-Regierung nahe oder haben sich aus ihnen entwickelt, andere sind unabhängig. So, und die Frage ist jetzt, ob einige dieser Aufgaben, die diese Organisationen bisher erledigen, eben von der ITU übernommen werden könnten. Und Zeit Online schreibt dazu, Zitat, Kritiker fürchten, dass die Kontrolle damit durch eine zentrale Regierungsstelle erledigt wird und nicht mehr durch viele teils nicht kommerzielle Organisationen und Vereine. Auf den ersten Blick hört sich das für mich eigentlich ganz sinnvoll an, dass eine übergeordnete Institution, eine Organisation der UNO diese Kontrollaufgaben und diese Standardverwaltung übernimmt. Was würde sich denn dadurch verändern, wenn die ITU das machen würde? Also bei der ITU, schreibt Spiegel Online, geben Staaten und Telekommunikationsanbieter den Ton an und verhandelt wird hinter verschlossenen Türen. Und das ist eben auch einer der Vorwürfe, den vor allen Dingen Internetaktivisten gegen die ITU erheben. Sie sagen, die Konferenz verhandelt nicht öffentlich, fälle Entscheidungen über die Köpfe der Bürger hinweg. Auf der anderen Seite sagen jetzt die Vertreter dieser kritisierten internationalen ITU, diese Vorwürfe, sie wollten das Internet regulieren und einschränken, die entbehrten jeder Grundlage und die Kritik an ihnen, das sei einfach nur, Zitat, eine gut finanzierte und gut organisierte Medienkampagne mit Ursprung in den USA. Und ich sag jetzt mal, Klammer auf, die USA sind ja das Land, in dem bisher die ganzen Organisationen beheimatet sind, die sich derzeit um die Verwaltung des Internets kümmern. Ich habe die ja vorhin aufgezählt. Und dort sitzen natürlich auch Unternehmen wie Facebook und Google, die an einer stärkeren Regulierung des Internets kein Interesse haben können. Gibt es denn wirklich eine Basis für diese Kritik? Gibt es konkrete Pläne der ITU, das Netz wirklich zu regulieren oder Regeln anders zu gestalten, als es die jetzigen, nicht kommerziellen Gremien tun, die das bisher machen? Da sind im Vorfeld einige Dokumente bekannt geworden und einzelne Staaten haben da scheinbar Begehrlichkeiten angemeldet, das Internet strenger zu regulieren, zum Beispiel der Iran oder Russland. Russland hat zum Beispiel gefordert, dass die Zuständigkeit für die Vergabe von Domainnamen an nationale Behörden übergeben werden muss. Und ich habe das ja vorhin erklärt mit der ICANN. Basic Thinking schreibt dazu, bislang ist die Vergabeorganisation ICANN beim amerikanischen Handelsministerium angesiedelt und Kritiker befürchten eben jetzt, dass unter dem Deckmantel der Netzwerksicherheit der komplette Internetverkehr überwacht und zensiert werden könnte, unter dem Deckmantel dieser UN-Organisation, sodass quasi nicht ganz so demokratische Staaten das nutzen, um sozusagen in das Internet regulierend einzugreifen. Ich frage mich allerdings, wenn ich sowas lese, immer, wie bedrohlich solche Szenarien wirklich sind. Denn ich habe auch gelesen, die Sprecherin der ITU, Sarah Parkers, die hat zu Protokoll gegeben, dass also ein Land massive Unterstützung benötigt, damit es so einen Vorschlag überhaupt in das Abschlussdokument kriegt. Und der Generalsekretär dieser Organisation, der hat auch gesagt, dass bei nur einer Gegenstimme ein Vertragsentwurf nicht verabschiedet werden kann. Und dass jetzt Russland und China die Welt mit solchen Vorschlägen hinter sich versammeln können, das glaube ich persönlich eher unwahrscheinlich, nicht. Ja, unwahrscheinlich. Genau. Nur ist es ja so, ich habe es angesprochen, da sitzen nicht nur Staaten und Vertreter von Staaten, sondern da sitzen auch Telekommunikationsfirmen mit am Tisch in Dubai. Und die haben ja auch konkrete Interessen. Die bieten ja mittlerweile eben auch Internetdienstleistungen an, wie die Telekom oder O2 oder wer auch immer. Welche Interessen haben die? Die sind übrigens auch mit einem Vorschlag nach vorne geprescht. Da gibt es nämlich diesen Vorschlag des Verbands der europäischen Telekommunikationsnetzbetreiber, zu denen gehört auch die Deutsche Telekom. Und die würden ganz gerne Durchleitungsgebühren fürs Netz einführen. Den stinkt nämlich, dass dieser ganze Internet-Traffic immer über ihre Leitungen... Total gemein! Genau. Okay. Und das heißt, also würden die jetzt mit so einem Vorschlag durchkommen, würde halt eine Mail nach Spanien möglicherweise demnächst Porto kosten. Und es geht jetzt aber nicht um die kleine Mail, die wir nach Spanien schreiben, sondern natürlich eigentlich auch um Durchleitungsgebühren für so große Unternehmen wie Google oder Facebook, die ja einen wahnsinnigen Traffic verursachen. Und dieser Vorstoß wird jetzt aber auch heftig kritisiert von Google, aber auch vom Europäischen Parlament. Und ich habe dazu auch nochmal ein Zitat mitgebracht. Netzpolitik.org schreibt dazu, Zitat: Die Idee ist so toll, dass sich momentan nur repressive Staaten als Unterstützer finden, weil die damit besser nationale Internetse bauen können. Was jetzt ein kleines PR-Problem für die Telekom werden könnte, aber die Bundesregierung findet das glücklicherweise nicht in Ordnung. Genau, schauen wir mal auf die Bundesregierung und schauen wir mal auf die deutsche Position bei der Konferenz. Wie sieht die aus? Die wollen das alle nicht. Also keine internationale Internetregulierung, kein erweitertes Mandat für die ITU und keine Eingriffe in betriebliche Fragen von Netzanbietern. Das sind die Positionen, mit denen Deutschland in diese Konferenz geht. Ähnliche Positionen haben auch die USA und die EU. Das EU-Parlament hat solche Regulierungen halt auch schon zurückgewiesen. Also Ausweitung der Kompetenzen der ITU wollen sie nicht. Und die USA, die werden natürlich nichts unterschreiben, was vom Status quo sehr weit abweicht, weil die wollen natürlich ganz gerne all diese kontrollierenden Institutionen bei sich behalten. Ja, genau. Wäre das denn eigentlich überhaupt schlimm fürs Netz und uns, wenn alles so bleibt, wie es ist? Also es läuft doch, oder? Ja, genau. Es treffen sich jetzt einfach viele Leute, viele Limousinen, viele Kosten und alles. Dubai ist ja auch schön, da können die... Genau. Ja. Also könnte man so sehen, also netzpolitik.org schreibt hier... Zitat: Vom reinen Output her scheinen die bisherigen Strukturen zur Internet Governance das kleinere Übel gegenüber der ITU zu sein. Aber ein anderes Blog, Basic Thinking, fragt hier auch, ist ein weiter so denn die richtige Lösung? Nicht ganz, denn es wird befürchtet, dass das Web ohne Einigung auseinanderbrechen könnte, indem manche Länder Restriktionen einführen und andere eben nicht. Und dadurch ließe sich dann ein weltweiter Datenverkehr nicht mehr garantieren. Soweit wird es vermutlich nicht kommen, meint der Autor hier. Doch die Konferenz hat ein paar sehr knifflige Aufgaben zu lösen. Ich finde, das hört man jetzt schon raus, das wird nicht leicht. Das wird eine schwierige Konferenz und Martina, ich denke, wir werden da nochmal drauf schauen, wenn sie denn läuft und wenn die ersten Beschlüsse da sind. Martina Schulte war das mit der Webschau. Danke dir.